Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 30. März bis 12. April 2017. Ticketnummer 247559, Antrag auf Bewilligung der Kosten für eine Videoproduktion. Hier geht es um den Wahlwerbespot der Piratenpartei NRW, wo bereits einige Aufnahmen gedreht worden sind, teilweise aber eben auch Aufnahmen in einem professionellen Studio und einem professionellen Kameramann gemacht werden sollen, und das kostet Geld. Außerdem, nach all dieser ehrenamtlichen Arbeit, sollte der Spot professionell einer Farbkorrektur unterzogen werden. Deshalb werden hier vom JARO ca. 2000 bis 2500 Euro beantragt und dieser Antrag wurde genehmigt. Ticket Nummer 247893, Reisekosten Listenkandidaten. Dieser Antrag ist vom 6. April. Der Landesvorstand der Piratenpartei hat beschlossen, für die Listenplätze 1 bis 14 Reisekostenbudgets für die Reisen während des Wahlkampfs einzurichten. Diese Budgets sind im Einzelnen für Listenplatz 1 1000 Euro, Listenplatz 2 350 Euro, Listenplatz 3 300 Euro, Listenplatz 4 275 Euro, Listenplatz 5 250 Euro, Listenplatz 6 225 Euro, für Platz 7 200 Euro, Platz 8 175 Euro, Platz 9 160 Euro, Platz 10 150 Euro, Platz 11 140 Euro, Platz 12 130 Euro, Platz 13 120 Euro und Platz 14 110 Euro. Spenden der jeweiligen Reisekosten fließen in die jeweiligen Reisekostenbudgets wieder zurück. Ticket Nummer 248000, Plakatierung. Das ist ein VKV-Antrag aus dem Kreis Unna. Sie beantragen 225 Euro aus dem VKV-Budget für die Plakatierung mit Affischenplakaten in den Städten Unna und Kamen. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 248001, Plakatierung, ebenfalls ein VKV-Antrag aus Unna, und hier geht es um 250 Euro für die Plakatierung mit Affischenplakaten in Bergkamen. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 248003, Plakatiererlaubnis und Infostände für den VKV Mettmann. Der VKV Mettmann beantragt ein Gesamtbudget von 175 Euro für die Plakatiererlaubnis und für die Infostände während des Wahlkampfs für die Gebühren der Stadt Felbert aus dem Budget des VKV Mettmann. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Nun folgen weitere 42 VKV-Anträge. Ich wiederhole, 42 VKV-Anträge, die sich alle auf Bestellungen beziehen im shop.piraten.nrw, und die werden nun von mir in aller Kürze verlesen. Bestellnummer 20021, VKV Rheinkreis Neuss, beantragt 293,90 Euro. Dieser Antrag wurde genehmigt. Bestellnummer 20025 vom VKV Heinsberg, Gesamtsumme 1.665,99 Euro, wurden genehmigt. Bestellnummer 20027 vom VKV Wuppertal, Gesamtsumme 1.548,47 Euro. Dieser Antrag wurde genehmigt. Bestellnummer 20031 vom VKV Recklinghausen, Gesamtsumme 1.498,14 Euro. Genehmigt. Bestellnummer 20035 vom VKV Rheinkreis Neuss, Gesamtsumme 3.546,99 Euro. Genehmigt. Bestellnummer 20037 vom VKV Mettmann, Gesamtsumme 2.977,04 Euro. Genehmigt. Bestellnummer 20039 vom VKV Steinfurt, Gesamtsumme 2.154,99 Euro, genehmigt. Bestellnummer 20036 vom VKV Olpe, Gesamtsumme 767,49 €, genehmigt. Bestellnummer 20038 vom VKV Solingen, Gesamtsumme 262,74 €, genehmigt. Bestellnummer 20040 VKV Viersen, Gesamtsumme 922,99 €, genehmigt. Bestellnummer 20046 VKV Kreis Unna, Gesamtsumme 2716,59 €, genehmigt. Bestellnummer 20047 VKV Höxter, Gesamtsumme 550,99 €, genehmigt. Bestellnummer 20051 VKV Herford, Gesamtsumme 433,49 €, genehmigt. Bestellnummer 20056 VKV Hochsauerlandkreis, Gesamtsumme 825,49 €, genehmigt. Bestellnummer 20057 VKV Bottrop, Gesamtsumme 660,49 €, genehmigt. Bestellnummer 20060 VKV Krefeld, Gesamtsumme 289,99 €, genehmigt. Bestellnummer 20064 VKV Bottrop, Gesamtsumme 149,99 €, genehmigt. Bestellnummer 20049 VKV Herne, Gesamtsumme 2009,19 €, genehmigt. Bestellnummer 20043 VKV Aachen, Gesamtsumme 607,89 €, genehmigt. Bestellnummer 20024 VKV Oberhausen, Gesamtsumme 1609,99 €, genehmigt. Bestellnummer 20052 VKV Düren, Gesamtsumme 986,19 €, genehmigt. Bestellnummer 20058 VKV Rheinkreis Neuss, Gesamtsumme 393,49 €, genehmigt. Bestellnummer 20056 VKV Hochsauerlandkreis, Gesamtsumme 825,49 €, genehmigt. Bestellnummer 20065 VKV Wuppertal, Gesamtsumme 108,79 €, genehmigt. Bestellnummer 20067 VKV Gütersloh, Gesamtsumme 474,19 €, genehmigt. Bestellnummer 20069 VKV Recklinghausen, Gesamtsumme 289,99 €, genehmigt. Bestellnummer 20070 VKV Herne, Gesamtsumme 284,99 €, genehmigt. Bestellnummer 20072 VKV Märkischer Kreis, Gesamtsumme 1121,09 €, genehmigt. Bestellnummer 20078 VKV Hochsauerlandkreis, Gesamtsumme 126,05 €, genehmigt. Bestellnummer 20079 VKV Hochsauerlandkreis, Gesamtsumme 126,05 €, genehmigt. Bestellnummer 20073 VKV Rheinkreis Neuss, Gesamtsumme 134,99 €, genehmigt. Bestellnummer 20080 VKV Oberbergischer Kreis, Gesamtsumme 715,45 €, genehmigt. Bestellnummer 20085 VKV Aachen, Gesamtsumme 358,81 €, genehmigt. Bestellnummer 20081 Oberbergischer Kreis, Gesamtsumme 126,05 €, genehmigt. Bestellnummer 20082 VKV Soest, Gesamtsumme 73,10 €, genehmigt. Bestellnummer 20084 VKV Steinfurt, Gesamtsumme 205,88 €, genehmigt. Bestellnummer 20083 VKV Steinfurt, Gesamtsumme 205,88 €, genehmigt. Bestellnummer 20088 VKV Recklinghausen, Gesamtsumme 132,35 €, genehmigt. Bestellnummer 20089 VKV Recklinghausen, Gesamtsumme 126,05 € genehmigt. Bestellnummer 20090 VKV Recklinghausen. Gesamtsumme 126,05 € genehmigt. Bestellnummer 20091 VKV Recklinghausen. Gesamtsumme 126,05 € genehmigt. Und zum Schluss habe ich noch einen VKV-Antrag aus dem Märkischen Kreis mit der Ticketnummer 247842 Finanzmittel zur Beschaffung Landtagswahl, Bundestagswahl. Wir beantragen die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 650 € vom VKV-Konto Märkischer Kreis. Die Mittel sind zweckgebunden für die Beschaffung von Werbemitteln für den Wahlkampf aus dem P-Shop. Auch dieser Antrag wurde angenommen.